So, einen wunderschönen guten Abend zum Team Polgef am 2. Mai 2017. Wir sind momentan noch eine sehr kleine, sehr kuschelige Runde. Das macht aber gar nichts. Protokoll gehe ich mal davon aus, dass wir das in Gemeinschaftsarbeit hinkriegen. Moderation mache ich, Aufzeichnung mache ich auch. Gut, dann sind wir auch schon beim Organisatorischen. Hat da jemand was? Ja, ich habe da was. Ja, sprich. Ja, also ich habe ein kleines Problem. Ich weiß nämlich nicht, wo ich das Grundsatzprogramm der Piratenpartei finde, nach dem von 2016, wo wir ja einige Sachen neu ins Grundsatz aufgenommen haben. Ich habe mal gegoogelt, ich habe mal im Wiki geguckt, ich habe mal auf der Piratenseite geguckt. Es gibt keinen einzigen Hinweis auf das neue Grundsatzprogramm von 2016. Oder ich bin doof. 16 oder 17? Also 17 haben wir nichts gemacht. Wir haben uns letztes Jahr im 2016 im Frühjahr getroffen, um einige Sachen ins Grundsatzprogramm aufzunehmen, unter anderem auch die Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Da wurde der WP 008, glaube ich, Quatsch, war das WP? Wenn, dann war es ein GP. GP 008 eingereicht, ja. Jo, zu meiner Schande muss ich dir gestehen, dass ich es jetzt auch nicht unbedingt weiß. Was ich weiß, ist, dass die Beschlüsse von unserem letzten Bundesparteitag auch noch nicht vernünftig eingearbeitet sind. Ich denke mal, da scheuchen wir bei passender Gelegenheit, nämlich sehr bald, die Antragskommission. Nachdem ich das hier ja kenne, erkläre ich mich bereit und willens, dieses zu tun. Ja, ich finde das schon sehr wichtig, weil ich hatte letztes Mal ein Problem. Ja, Gernot, ich glaube dir, dass du das wichtig findest, nur wenn es nicht da ist, ist es nicht da und dann muss es eingearbeitet werden und dann muss irgendeiner die Antragskommission scheuchen, damit die das machen. Naja, gut, das sind aber jetzt 14 Monate her. Ne? Ja, ich kann es aber auch nicht ändern. Ich meine, deswegen habe ich ja gesagt, ich mach's, weil Asche auf mein Haupt, das fiel ja auch noch in meine Bufo-Zeit. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, es tut mir sehr leid, wenn das noch nicht da ist. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass das schon lange drin ist. Und deshalb werde ich mich da mal drum bemühen. Zur Frage im Pad, ja, es gibt noch eine Antragskommission. Ich werde da auf jeden Fall mal den Pavel ein bisschen schütteln. Gut, also ist notiert, machen wir. Sonstiges Organisatorisches? Gut, dann sind wir bei den laufenden Projekten und hier bei den bundesweiten Themenwochen. Michael, bitte. Ich höre nichts, hört außer mir noch jemand was? Nein. Michael, du bist nicht zu hören. Soll ich es vorlesen? Schreib einfach mal im Chat. Ich glaube, jetzt bin ich zu hören. Ja, wunderbar, klar und deutlich. Mach. Ja, okay, gut. Der Flyer ist jetzt auch fertig. Ich habe gerade noch mal eine E-Mail an die AG Datenschutz gemacht, dass sie auch noch mal drauf gucken, so dass wir also Logfile und Flyer im Prinzip haben. Versendet sollen die Materialien ja dann über die Bundesgeschäftsstelle. Gabriele hatte bei den Staatsmeistern angefragt, wie viel jeder Landesverband jetzt gespendet hat für die Themenwoche Videoüberwachung, damit wir entsprechend anteilig das Material dann an die Landesverbände, sprich an die Landesgeschäftsstellen der Verbände, verschicken können. Jetzt ist eine grundsätzliche Frage, ich weiß nicht, ob die hier jemand beantworten kann. Ich habe einen Zugang zu Wir machen Druck, weil ich das auch selbst beruflich nutze. Ich weiß aber nicht, ob ich da eine Rechnung auf die Piratenpartei veranlassen kann. Dann wäre die Frage, wer den Druckauftrag denn einstellen kann oder eingeben kann, weil wir machen Druck. Ich würde mal grundsätzlich sagen, weil das Budget ja sowieso bei den Schatzmeistern liegt, du wirst wahrscheinlich einen Beschluss brauchen vom Bundesvorstand. Setz dich doch mal mit den Schatzmeistern in Verbindung. Einer reicht mir. Oder das wäre dann Lothar. Gleich einen Antrag an den BUFO machen, dass sie das intern klären. Jo. Okay, gut, schicke ich dann raus. Ja, dann können wir uns bald Gedanken über einen Termin für die Themenwoche machen. Aus meiner Sicht ist jetzt Landtagswahlkampf Schleswig-Holstein und NRW zu kurzfristig, weil mit Druck und Verschicken brauchen wir schon noch 2 Wochen. Aber danach können wir es ja einplanen. Okay, vielen Dank. Hat jemand Fragen an Michael dazu? Das hört sich nicht so an. Der Wahlkampf NRW läuft und intensiviert sich. Wahlkampf Schleswig-Holstein las ich heute. Sie sind momentan fürchterlich am Rotieren und hatten heute wohl auch Paki zu Gast. Und im Landtag insgesamt geht es in Schleswig-Holstein wohl ziemlich rund. Ist irgendjemand da, der zu diesen beiden Wahlkämpfen was sagen möchte? Nope, dann lassen wir das so stehen und damit wären wir beim Bundestagswahlkampf. Hier habe ich erstmal eine Übersicht von Jürgen und noch einen Vorschlag von Michael Berndt. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wer zuerst was sagen möchte. Ja, ich kann anfangen, aber Michael hatte ja erst noch was geschrieben. Also die Frage war irgendwie ungeschickt, glaube ich. Ja, gut, ich weiß, es ist mir dann auch aufgefallen. Entschuldigung. Ich mache kurz den Anfang. Hintergrund ist folgender. Ich bin schon vor einiger Zeit angesprochen worden, auch von jüngeren Leuten, die uns gerne unterstützen würden im Bundestagswahlkampf. Und konnte denen eigentlich gar nicht so konkreten Vorschlag machen, wie sie das machen sollen. Daher die Idee, wir machen eine Website mit einer Verlinkung unserer Bundestagsmaterialien. Das werden ja in erster Linie die Themenvideos sein, Flyer, dann hoffentlich Talkrunden vom Piratenradio, vielleicht auch Blogbeiträge. So dass jemand, der Lust hat, uns zu helfen, oder dass man dem dann sagen kann, geh doch mal auf diese Website, so eine für externe Wahlkampfhelfer halt. Wenn dir da was gefällt, schick den Link doch an deine Freunde, könnt ihr drüber reden. So, und was vielleicht dazu passen würde, wir hatten jetzt gerade Aufstellungsversammlung, Direktkandidatur, und unser Kellner war auch ein Jüngerer, war sehr interessiert an den Piraten. Wir sind auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Dem konnte ich auch nicht so richtig helfen. Wenn ich jetzt so eine kleine Visitenkarte gehabt hätte, wo einfach nur der Link zu dieser externen Website wäre, die hätte ich ihm in die Hand drücken können und gesagt, guck doch mal drauf, da sind viele Materialien, gerade zum Bundestagswahlkampf. Wenn dir was davon gefällt, schick das doch an deine Freunde und Bekannten. Das ist so die Grundidee. Wir können ja gleich in der Kandidatenrunde darüber auch nochmal reden. Okay, dann würde ich sagen, geht's jetzt erstmal mit Jürgen weiter. Ja, ich habe einen Moment. Heute haben wir ein größeres Infoschreiben rausgeschickt. Das ging sowohl an alle LAFOs, auch an den BUFO, als auch an alle Kandidaten. Da haben wir beschrieben, was die Wahlorga in Chemnitz gemacht hat, was wir da für Ergebnisse erzielt haben, was wir weiter jetzt machen und ja, wo es weiter hapert und wo wir Unterstützung brauchen. Das wäre jetzt zu viel, wenn ich das alles hier vorstellen würde. Das Haupt ist aber auch erstmal noch die Finanzierung. Da fehlen zurzeit noch 80.000 Euro. Ich habe das mal unten aufgezählt, welche Landesverbände welche Summen schon zur Verfügung gestellt haben und welche noch nichts gespendet haben. Gespendet ist ja der falsche Ausdruck, welche noch nichts in den Wahlkampf investiert haben. Ja, das Erstaunliche ist, deswegen habe ich das hier reingesetzt, als ich das rumgeschickt habe, kamen von einigen Landesverbänden, da wissen wir nichts von. Nun ist das aber von dem Bundesschatzmeister rumgereicht worden, das ist von uns rumgereicht worden. Deshalb bitte auch Piraten, Zuhörer oder Paul Gelfs oder wer hier auch anwesend ist, wenn da bitte bei eurem Landesverband steht noch nichts, dass ihr dort doch bitte vor Ort mal nachfragt, warum noch nicht und wie viel oder ob ihr bereit seid, diesem Wahlkampfbudget euch zu beteiligen. Gut läuft es natürlich nur, wenn sich alle beteiligen. Ja, das war's eigentlich jetzt erstmal. Ich denke, da werden gleich auch in der im Kandidatenmammel noch Fragen kommen. Oder wenn jetzt Fragen hier sind, beantworte ich die natürlich auch gerne. Ja, gibt's denn welche? Gut, dann alles weitere dazu ab 21 Uhr im Kandidatenmammel. Jürgen, gehe ich recht in der Annahme, dass du das dann moderierst? Ja, mache ich. Oder möchtest du gerne noch? Nee, ich kann ab 21 Uhr auch gar nicht mehr. Ja, das ahnte ich. Mache ich also. Okay, dankeschön. So, dann wären wir jetzt beim Menüpunkt Piratenradio. Bastian! Ich musste mich erst wieder umstellen. Ja, schönen guten Abend allerseits. Steht eigentlich alles da? Wir stehen bereit für Talkon. Das ist ein Mix aus Mumble Musik, einschließlich Live-Video und einfach machen. Im Landesverband Brandenburg machen wir gerade Kandidateninterviews. Wenn wir Veranstaltungen haben, weil sich das ganz gut durch den, den Hintergrund von der Veranstaltung macht, da hat man was zu besprechen. Und ich hoffe, dass ich alle Kandidaten irgendwann kriege, weiß aber, dass das nicht sein wird, aber vielleicht haben auch andere Leute Ideen. Ich mache die auch gerne über Mumble, das ist auch kein Thema. Mir fällt immer was ein, was ich fragen kann. Und ich hoffe, dass die dort anwesend sind und Antworten locker genug sind, das dann auch so rüberzubringen, dass es dann hörenswert ist. Dankeschön. Ja, habt ihr denn Fragen dazu? Auch dies scheint mir jetzt gerade nicht so wirklich der Fall zu sein. So, dann habe ich jetzt die... Da kommt gerade was Schriftliches. Hat das Piratenradio auch einen Link? Pastest du ihn eben rein, Bastian, bitte? Ich gehe dann erstmal weiter zu den jungen Piraten. Ist jemand da, der Dinge erzählen möchte? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei den Polgef-Berichten. So, der Alex ist noch nicht da. Der kommt später, der hat noch Fraktionssitzung. Christos ist entschuldigt, der hat bei mir durchgerufen, der hat diverse Termine wahrzunehmen, unter anderem so eine parlamentarische Veranstaltung in Berlin auf Einladung des BDI. Da hoffen wir doch mal sehr, dass er da sehr erfolgreich netzwerkt. Ja, dann sind wir bei Baden-Württemberg, auch der Michi kann heute nicht, hat aber diverses ins Pad geschrieben. Ich lese mal vor, am Wochenende wurden in Stuttgart und Ulm fleißig gesammelt, also Unterstützerunterschriften. Sie haben fast die Hälfte zusammen, ist auch ein Wikilink mit da. Dann hatten sie am Samstag die Marina BW in Stuttgart. Da wurden auch Videos gemacht, die müssen aber noch veröffentlicht werden. Es gibt dann auch ein Protokoll und Folien zum Vortrag. Auch zum Thema, zum Vortrag effektiv Unterschriften sammeln, glaube ich. Auch das im Wiki, da ist auch ein Link da. Am 3. Mai um 19 Uhr Veranstaltung Moderne Drogenpolitik in Stuttgart. Am 6. Mai Global Marijuana March in Stuttgart und Ulm. Am 15. Mai Mitgliederversammlung des KV Stuttgart, Ortsgruppengründung und Vorstandswahl. Am 20. Mai Mahnwache in Stuttgart. Whistleblowing ist kein Verbrechen. Anlässlich der Begnadigung von Chelsea Manning am 17. Mai. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verkündigt. Eventuell kommt da eine Aktion dazu. Am 25. ist eine Krypto-Party unter neuem Namen sicher im Internet. Am 27. Mai eventuell eine Mahnwache zur Europäischen Datenschutzverordnung. 2. 3. Juni RACT-Festival in Tübingen mit Pirateninfostand zum EU-Sammeln. 10. Juni E-Barock E-Sport-Veranstaltung Ludwigsburg mit Podiumsdiskussion. Christos wird auf dem Podium sein und Anja wird auch dabei sein. Dazu kann ich natürlich keine Fragen beantworten, deswegen gehe ich mal weiter Richtung Bayern, das bin ich selber. Wir sind nach wie vor bei der Bayern Marina Planung, die ist auch soweit durch. Die Marina selbst findet statt vom 12. bis 14.05. in Neuendettelsau. Wir planen dort auf jeden Fall erstmal Fotos zu machen von unseren Kandidaten, Kandidateninterviews zu machen und dann auch so ein bisschen Schulung zum Thema Rhetorik, Selbstverteidigung auf Podiumsdiskussionen und wie gehe ich in einem Interview nicht unter. Das sind so die Vorhaben. Gibt's dazu Fragen? Das habe ich mir schon gedacht. Dann wären wir bei Berlin. Franz Josef hat was eingeschrieben, ist aber auch nicht da, also lese ich nochmal vor. Unterstützerunterschriften läuft noch zu schleppend, aber Aktivierung ist im Gange. 39.04., 29.04., 30.04., so rum, Spektakulum Lichtenberg, 5.05. bis 7.05. G23-Gipfel in Berlin, 6.05. GMM in Berlin, Samstag 20.05. Fest der Demokratie und Toleranz in der Schnellerstraße in Köpenick, nahe S-Bahnhof Schöneweide, von 13 bis 19 Uhr. Es wäre cool, wenn noch Leute helfen. Melden bei André L. oder Lothar aus SZ. Kann mir jemand sagen, was SZ ist? Bin ich hier irgendwie? Ist okay, steht im Pad. Ah, Salzgitter? Schleswig-Holstein. Okay. Nee, halt, falsch. SH ist Schleswig-Holstein, Entschuldigung. Eben, ich war gerade etwas irritiert. Ist wurscht, aber da kann man ja eventuell mal auch nochmal nachfragen. Am 21.05. Coal and Boat Bootsdemo, Kohleausstieg Rummelsburger Bucht mit Beteiligung der Piraten mit der Peace. 21.05. AV Pankow um 15 Uhr im Yalla Yalla, Kopenhagener Straße 4 in Berlin, Nähe US-Bahn Schönhauser Allee. Ah, SZ ist Steglitz-Zehlendorf, lese ich gerade. Vielen Dank. Ja, dann wären wir auch mit Berlin durch und sind bei Brandenburg. Thomas. Ja, guten Abend. Bei uns laufen die Unterstützungsunterschriften jetzt ganz gut um den 1. Mai herum. Es sind noch nicht alle eingetragen, aber gut 300 müssten wir jetzt haben. Wir haben nach wie vor unseren Landesparteitag übernächstes Wochenende in Oranienburg und nach wie vor suchen wir noch Hilfe für die Versammlungsleitung. Wäre sehr schön, wenn irgendjemand Hilfe anbieten könnte. Ja, ich bin eigentlich damit auch schon durch und möchte mich dann auch verabschieden, weil nächsten Dienstag kann ich nicht und wie gesagt, wir haben am 13.05. ja einen neuen Landesvorstand und da werde ich dann wohl nicht mehr dabei sein. Wenn es Fragen gibt, kann ich die noch gern beantworten. Ja, erstmal vielen Dank für deine Mitarbeit. Und dann, ich hatte das letztes Mal ja während des Team Polgef getwittert. Da meinte Lilly, also Piraten-Lilly hier aus Leipzig, dass sie vorsichtig den Finger hebt. Meldet euch doch mal bei ihr wegen Versammlungsleitung. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt, mache ich gerne. Okay, gut. Ja, und dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass das heftige Zeiten waren für dich, ne? Naja, waren schon Klopse dabei. Ja, war durchwachsen. Okay, damit wären wir jetzt bei Bremen. Das ist auch Alex, der ist noch nicht da. Hamburg, ist jemand aus Hamburg da und möchte was erzählen? Das hört sich jetzt auch nicht so an. Dann wären wir in Hessen. Ist aus Hessen jemand da? Ah, Robin, erzähl. Robin, versuch's mit der Push-to-Talk-Taste. Die Push-to-Talk-Taste ist kaputt. Wenn du möchtest, kannst du auch einfach ins Pad reinschreiben. Ich hoffe, du hast den Link. Wenn nicht, schubse ich ihn dir. Dann lese ich es nachher noch vor. Gut, dann sind wir bei Mecklenburg-Vorpommern. Ist da jemand da? Ihr müsst heute relativ lange mit meinem holden Stimmchen vorlieb nehmen. Okay, Mecklenburg-Vorpommern. Aufstellungsversammlung der Landesliste hat stattgefunden. 7 auf der Landesliste, ein Direktkandidat. Dann ist da ein Link auf einen Tweet der Piraten Schwerin, der bitte weiterverbreitet werden soll. Guckt einfach mal. Und heute Vortrag zur digitalen Revolution des 1V. Dazu gibt es auch einen Link im Pad. Damit wären wir bei Niedersachsen. Heute ist wieder Thomas Gansko da. Er hat es geschafft, aus seinem kommunalpolitischen Bubble rechtzeitig rauszukommen. Das freut mich. Hallo Thomas. Hallo Astrid, hallo allerseits. Ja, es war übersichtlich, um nicht zu sagen, einer meiner Mandatsträger hat es tatsächlich heute Abend geschafft. Und das war dann auch relativ übersichtlich und schnell machbar. Ja, was habe ich aus Niedersachsen zu berichten? Natürlich sind auch hier zum 1. Mai diverse Stände gemacht worden. Und ganz so erfolgreich war es vielleicht nicht wie anderwärts. Insgesamt dürfte uns das so 120, 130, vielleicht sogar 140 Unterschriften gebracht haben. Es bleibt also schwierig. Insgesamt haben wir mittlerweile 11 DK aufgestellt und ein weiterer Wahlkreis, gleich Kreisverband, hat sich gemeldet und gesagt, ja, vielleicht machen wir noch was. Schauen wir mal. Also wenn die dann alle tatsächlich auch neben ihren 200 Unterschriften dann Landesliste sammeln, dann sollte es wohl eigentlich klappen. Leider ist es halt nicht so, dass wie gewünscht auf der entsprechenden Wiki-Seite alle Stände eingetragen werden, dann hätte man auch einen wesentlich besseren Überblick, aber vielleicht kommt da auch da ja noch die große Überraschung. Was dann unsere noch nicht Rückmeldung zu den Geldern für den Bundestagswahlkampf betrifft, reden wir momentan intern über 10.000 bis 15.000 Euro, die wir von unseren 35.000, die wir dafür angedacht haben, investieren zu können, auf die Bundesebene schieben. Tja, dann nächstes Wochenende, wie schon mehrfach gesagt, stellen wir dann für unsere Landtagswahl 2018 auf, die ja am 14. Januar ist. Auch deshalb müssen wir ein wenig mit den Mitteln haushalten und gleichzeitig ist dann Landesmitgliederversammlung. Möglicherweise ist das hier heute also mein letzter Auftritt in dieser Runde. Dieser Termin kollidiert leider mit diversen Global Marijuana Marshes, unter anderem in Braunschweig und hier in Hannover. Und hier könnten wir sogar einen Redner stellen. Allerdings hat sich bisher noch niemand gefunden, der das machen möchte. Und auch da stirbt die Hoffnung zuletzt, dass wir da vielleicht auch noch ein, zwei Leute davon überzeugen können, dass nicht einzig und allein die Partei dieses Thema hier in Hannover vertritt. Das wäre es dann von meiner Seite. Okay, vielen Dank erstmal dafür. Thomas, ich bin dafür, dass wir dir dann auf jeden Fall eine Beauftragung aufs Auge drücken, weil ohne dich ist das hier einfach nicht schön. Und das, Thema, das entscheidet dann der Landesvorstand. Oder der Bundesvorstand. Nein. Thema Global Marijuana March und Redner. Sprecht doch mal den bestenfalls an, ob da irgend, ob dem einer einfällt, den ihr da hinstellen könntet. Das mache ich doch gerne. Ja, mit ein bisschen Rückenwind und Pusten kommt er ja heute noch vorbei. Sonst machen wir das anders und schreiben einfach Mails. Hat sonst noch jemand Fragen oder Anmerkungen? Okay, damit wären wir bei Nordrhein-Westfalen. Das ist kurz. Der Masch hat einen Real-Life-Termin und ist folglicherweise heute nicht da. Und damit gehen wir sofort über zu Rheinland-Pfalz und Jürgen. Bitteschön. Ja, bei uns auch Unterschriften sammeln. Immer noch schleppend, aber schon besser als die letzten Male. Also es beteiligen sich ein paar Orte mehr, wobei ja welche wohl auch nicht so, naja, ich sage einfach mal, die Motivation ist nicht immer ganz so gut. Dann haben wir auch den Global Mariana Marsch in Mainz, den wir von der Piratenpartei unterstützen. Wir stellen einen Redner, haben eine Pressemitteilung, werden natürlich auch einen Infostand haben und ich hoffe, noch ein paar Unterschriften sammeln auf dem Tag. Dann haben wir am 13.05. Landesparteitag in Koblenz mit Neuwahlen. Wie es so aussieht, ich hatte mal gefragt nach Versammlungsleitung und Wahlleitung. Wir werden es wohl selbst organisieren, weil einfach auch das blödes Wochenende ist und überall wird Unterschriften gesammelt und wir wollen da auch keine Leute abziehen. So kriegen wir das auch selbst hin. Ja, das waren jetzt die Hauptpunkte erstmal in Rheinland-Pfalz. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Das hört sich nicht so an. Somit wären wir im Saarland. Thorsten. Ja, hallo, guten Abend. Also, wie ich ja reingeschrieben habe, bei uns klemmt es natürlich auch hinten und vorne mit den Unterstützungsunterschriften, weil, ja, mit wenn es hochkommt, 10 bis 15, die überhaupt im Moment irgendwas machen, ist halt auch kein Blumentopf zu gewinnen. Und dann kommt natürlich halt auch dazu, bei uns gibt es halt keine Großstädte. Ich habe mir Gedanken gemacht gehabt, wo ich in meinem eigenen Wahlkreis überhaupt sinnvoll sammeln könnte, weil es dort eigentlich außer einem großen Lebensmittelmarkt oder so eigentlich kaum irgendwas gibt, wo man wenigstens halbwegs ein paar Leute zusammenfindet und die fahren dann mit dem Auto hin und mit dem Auto nochmal weg. Wenn es halt ewig ziemlich ländlich wird. Dann waren wir gestern mit ein paar von unseren Aktiven bei der Maikundgebung in Saarbrücken dabei gewesen, was allerdings auch teilweise eher frustrierend ist, weil man halt, wenn man irgendwo angesprochen wird, sich hauptsächlich irgendwelche hämischen Kommentare im Nachgang von der Landtagswahl anhören muss. Allerdings positiv, wenn ich mal anschaue, die Grünen, die waren vorher auch immer dabei gewesen, von denen hat man dann überhaupt nichts mehr gesehen gehabt, die halt eben auch nicht mehr in den Landtag reingekommen sind. Ja, dann haben wir festgemacht einen Termin für einen Landesparteitag. Der wird jetzt am 11.06. stattfinden. Wir hatten das jetzt so gemacht, dass wir die normale Einladungsfrist wahren konnten, weil wir ein paar Anpassungen an der Satzung wohl machen müssten, weil derzeit hätten wir mit 7 Vorstandsmitgliedern plus 3 mal Schiedsgericht plus 2 Kassenprüfer, wird es halt schon ziemlich eng für da überhaupt genug Leute zusammenzufinden. So dass wir halt von der Besetzung uns ein bisschen eher nach unten orientieren wollen. Und das Ganze wird allerdings halt eine kurze Veranstaltung, nur Sonntagnachmittags, weil es halt wirklich nur darum geht, Satzungsanpassungen und Vorstandsneuwahl. Alles andere wollen wir dann irgendwann im Herbst nur noch machen. Ja, und jetzt sind wir seit gestern dann auch vom Landesvorstand her endgültig handlungsunfähig, nachdem uns ja jetzt außer unserem Schatzmeister schon im letzten Herbst unser PolGF abhandengekommen ist, weshalb ich hier die Vertretung weitestgehend mache. Dann vor knapp einem Monat nach der Landtagswahl war dann halt der Schatzmeister weggefallen und jetzt ist uns halt auch noch der 1V abhandengekommen. Und jo. Jetzt müssen wir uns halt irgendwie bis zum Landesparteitag über Wasser halten, was die Organisation anbelangt. Ja, das hört sich ja nicht so toll an. Dann wünsche ich euch erstmal viel Kraft. Habt ihr Fragen an Thorsten? Das hört sich nicht so an. Dann liefere ich jetzt einmal kurz Hessen nach. Da hat Robin ins Pad geschrieben, Unterstützerunterschriften sammeln ist gestartet. Beim Tag der Erde schon gute Fortschritte erzielt, dank an Michael Behrendt. Hessen Campus für Kandidaten soll noch bald stattfinden, hoffentlich klappt das. Weitere Termine gibt es sicherlich, hat er nur im Moment nicht auf dem Schirm. Gut, okay, dann gehen wir jetzt nochmal nach unten. Und zwar nach Sachsen. Da steht was drin, wer liest das denn vor? Gut, dann mache ich es halt. Teilnahme Maikundgebungen in Dresden und Chemnitz. Unterstützerunterschriftensammlung läuft schleppend, aber läuft. Das hört sich doch schon mal gut an. Und dann sind wir auch schon bei Sachsen-Anhalt. Ja, das ist so wenig, das kannst du auch gleich vorlesen. Wir haben an Maikundgebungen teilgenommen, wobei ich nicht weiß, ob das die Mehrzahl überhaupt hier passend ist. Ich weiß nur von einer gesichert. Unterstützerunterschriften haben wir dort auch gesammelt. In der Summe sollten wir jetzt so bei 2-3, vielleicht 4% stehen. Also von dem, was ich jetzt Stand heute weiß. Der Global Marihuana Marsch in Halle wird von uns nicht, ja doch eigentlich mit organisiert, von einer sehr aktiven, die da sich engagiert, wo man uns dann doch ein bisschen mehr Unterschriften auch erhoffen, weil das Klientel, ich habe jetzt selber gesammelt, meine Kundgebung, das war schon sehr zäh, ja. Also es war nicht so einfach, da eine Unterschrift zu bekommen. Ja, ansonsten keine Aktivitäten, über die sich jetzt noch zu berichten lohnen würde. Okay, vielen Dank. Du sag mal, du bist doch jetzt einfach, du bist jetzt ja tatsächlich der Polgef, oder? Von Sachsen-Anhalt, oder? Nee, Polgef gibt es bei uns als solch nicht in der Organisationsstruktur des Vorstands. Ich bin Beisitzer. Ich nehme den Termin halt wahr, wenn man da ist. Okay, bist du dann so nett und schreibst mal bei Sachsen-Anhalt hier bei dem Benutzer und dem Twitter-Nick, mal deine Daten rein, dann ändere ich nachher das Pad. Vielen Dank. Habt ihr Fragen an Ingolf? Das hört sich auch nicht so an. Schleswig-Holstein wäre als nächstes dran. Ich fürchte, da ist niemand da. Oder doch? Ja, nee, das ist klar. Die haben jetzt dann Landtagswahl. Und dann sind wir bei Thüringen. Die tun auch Dinge. Und zack, sind wir bei den Themenbeauftragten und ihren Berichten. Gernot. Ja, ich habe nichts zu berichten. Nur die beiden Termine. Morgen findet wieder die BGE-Mammelsitzung statt. Und am Sonntag, den 14.05., treffen sich die Sozialpiraten beim Mammel. Ansonsten nichts Neues. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Gernot? Das hört sich jetzt auch nicht so an. Dann gehen wir weiter zur Energiepolitik. Michael, bitte. Ja, wir haben angefangen mit der Vorbereitung eines Arguliners für Energiepolitik. Auch mal typische Fragen zusammengestellt, die von Bürgern gerne gefragt werden. Also da hat die Arbeit jetzt angefangen. Dann formiert sich jetzt langsam ein Team, das Online-Medien beobachtet. Das ist ja die Aktion, die Rheinland-Pfalz schon erfolgreich durchgeführt hat, dass man in die Kommentarspalten von Online-Medienzeitungen hauptsächlich geht und mitredet, sich natürlich als Piratenpartei dann auch erkenntlich macht. Und ich war mit Annette jetzt am Wochenende unterwegs. Wir haben erste Videoaufnahmen als Rohmaterial für ein Wahlkampf-Themenvideo gemacht. Das wird in den nächsten Wochen noch bekannter und klarer werden, was dahinter steckt. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Michael? Ja, ich habe eine Frage. Michael, gibt es jetzt das Orange-Buch in irgendeiner Vorlage, PDF-Datei oder? Ja, das gibt es schon länger als Link, als PDF. Okay. Über unsere Website AG Energiepolitik gleich zu finden. Kannst du das nicht vielleicht hier auch noch ins Bett stellen? Wäre ganz gut. Ja, stelle ich nachher noch rein. Danke. Okay, weitere Fragen? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei Annette. Bitte schön, dein Mikro. Ja, moin. Könnt ihr mich hören? So? Jo. Okay. Wir haben auch im Emsland in Ostfriesland eben Videoaufnahmen gemacht für den Wahlkampf, für die Themenvideos, hat Michael ja schon erzählt. Dann ist die Bearbeitung des Wahlprüfsteins von der Europäischen Tierschutz- und Natur eingetragener Verein. Ich kriege das nicht genau hin. Es ist im Abschluss, das machen wir gleich im Mumble. Und wir konkretisieren, dass wir uns regelmäßig wieder im Mumble treffen. Und da liegt ganz zu oberst die Überarbeitung der Wiki-Seite der AG Landwirtschaft. Die ist sehr veraltet. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Annette? Das hört sich nicht so an. Dann mache ich mal gerade einen Sammelruf an Datenschutz, Digitalisierung und Netzpolitik. Jemand da? Dann schreiben wir jetzt einfach, dass die Dinge tun. Sebolino kann heute nicht, hat aber was reingeschrieben. Einzelne Anfragen zum Thema Steuerpolitik von Externen, aber auch Unterstützung von Kandidaten für den Themenbereich. Antwort auf Anfrage an den IWF, Working Paper zu Effekten des DE-Caching oder D-Caching. Steht noch aus. Pascal wird sich als Presse registrieren, damit wir einfacher an eine Antwort kommen. Fragen dazu kann ich euch leider nicht beantworten. Gut, und dann geht's jetzt weiter mit Wirtschaft, Außen- und Sicherheitspolitik, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Queer, Drogen- und Suchtpolitik. Jemand da? Die alle tun offensichtlich Dinge. Dann sind wir schon beim Top 4. Sonstiges. Hat jemand Sonstiges? Volker? Ja. Zum Thema Unterstützungsunterschriften. Es ist da auch möglich, wahlrechtsmäßig das online durchzuführen. Ich denke da gerade dran, ich habe etliche Petitionen von der Organisation Compact unterschrieben, sprich TTIP, CETA, Glyphosat und so weiter. Also da ist es irgendwie rechtmäßig oder es funktioniert, da Petitionen online zu unterschreiben. Jo, bei Petitionen geht das, bei Unterstützerunterschriften für Wahlen geht es leider nicht. Da müssen die Leute tatsächlich von Hand auf einem Zettel Papier unterschreiben. Okay. Ja, also die Frage ist jetzt, was genau meintest du? Meintest du, dass die sich ein PDF ausdrucken, beziehungsweise du tatsächlich ein beschreibbares PDF kreierst, was dann entsprechend ausgedruckt werden kann, fertig ausgefüllt und dann unterschrieben? Oder meintest du tatsächlich, dass die Leute mehr oder weniger nur ausfüllen und abschicken per E-Mail oder wie auch immer und dann hättest du eine Unterschrift vorliegen? Also das Letztere wäre am idealsten, ne? Dass ich so wie bei Compact ein kurzes Schreiben bekomme und dann kann ich registrieren oder vorher registriere ich mich. Und dann kann ich virtuell einen Knopf betätigen. Ja, ich stimme zu, das so und so. Und dann ist das rechtsverbindlich, also petitionsgemäß. Eine Zwischen- nee, also Shortcut, das geht definitiv nicht. Zwischenlösung wäre ich auch mit zufrieden. Also, dass ich automatisch von meinem Landesverband, ne, das ist ja alles landesmäßig aufgehängt, eine E-Mail bekomme und ja, dann müsste man nur noch klären, wie man diese PDF-Datei zurückschickt, ob ich das auch online-mäßig machen kann oder ob ich mir das ausdrucke mit der Post zurückschicke. Volker, wir haben diverse Unterstützerunterschriften-Formulare tatsächlich online zu stehen. Da kann Bastian auch gleich nochmal was dazu sagen. Die haben fleißig gesammelt und zusammengestellt. Ausdrucken und von Hand unterschreiben und das Papier dann jeweils an die Landesgeschäftsstelle schicken. Ja, das geht. Ansonsten digital geht nicht. Bastian, wo sind die Dinge? Also, erstens, ganz klar, auch ein ausfüllbares PDF ist nicht trivial. Das bitte dann immer mit dem Landeswahlleiter abstimmen. Da gibt es unterschiedliche Rechtsansichten. Weil es gibt Landeswahlleiter, die sagen, wir bringen euch die Vordrucke vorbei und nur auf diesem ist zu unterschreiben. Dass die nicht merken, dass wir die einscannen und dann vielleicht dann ausdrucken, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wichtig ist die eigenhändige Unterschrift. Diese wird nämlich beim Wahlamt abgeprüft. Damit ist es ganz klar, man muss so ein Stück Papier haben, womöglich der Stempel auch als Stempel farbig eventuell erkennbar ist, dann wird das ausgefüllt und unterschrieben. Und ich gebe jetzt gleich noch einen Link, wo immer auch hin, wo wir die ganzen Unterstützerformulare bundesweit schon aggregiert haben, wo man sie findet. Und dann kann man sich das runterladen. Natürlich ist es schick, wenn man dem Mitglied das auch zusendet, nach dem Motto, hier, guck mal, druck ein paar aus für deine Freunde, Familie und so weiter. Das hilft ungemein. Dankeschön. Ja, danke dir. Okay, gibt's weiteres zum Sonstigen? Ja, mal was nicht ganz so erfreulich ist oder wo wir nicht genau wissen, ist die Marina Kassel. Langsam kristallisiert sich leider ein bisschen mehr heraus, dass der Termin für die Marina Kassel sehr uns günstig ist, was auch das Sammeln von Unterstützerunterschriften angeht. Weil Länder, die, da sage ich mal, wo es knapp ist, wenn da jetzt ein komplettes Wochenende Vorstand und Kandidaten weggehen, dann ist das nicht unbedingt das Zeichen an die Basis, wir müssen jetzt wirklich bis zur letzten Minute sammeln, damit wir in den Wahlkampf kommen. Da haben wir uns jetzt Gedanken drüber gemacht. Das ist in der RLP ein bisschen komisch und Baden-Württemberg ist da auch am Überlegen. Ich weiß nicht, was wir da jetzt genau machen sollen, weil es kommt die Anfrage, ob wir den Leuten sagen können, die sollen sich bitte eintragen. Ich kann sagen, wir werden uns, wenn, dann ganz kurzfristig eintragen und wenn es so aussieht, dass wir einfach sammeln müssen noch, weil wir gar nicht klarkommen, dann müssten wir die Marina einfach mal sausen lassen. Ja, das ist für Niedersachsen auch zu erwarten. Also selbst wenn ich da noch Vorstand sein würde, am 16. habe ich definitiv hier ein Stadtfest, wo dann Unterschriften gesammelt werden. Und wenn mein Polgef, mein Eigentlicher, nicht dabei ist, dann trete ich ihn geflissentlich in den Hintern. Denn bekommt er nun mal auch aus Hannover. Was den 17. betrifft, muss ich zugeben, bin ich dummerweise nur privat beim Geburtstag meiner Mutter. Und von daher fällt die Marina Kassel zumindest für mich auch flach. Und so wie ich meine anderen Vorstände kenne, würde von denen wahrscheinlich auch keiner Zeit haben, zumal die auch aus Gebieten kommen, wo noch gesammelt wird. Okay, ich nehme das mal auf und gebe es mal dem Orga-Trupp entsprechend weiter. Einfach zum Bedenken und zum Besprechen. Ne? Und dann schauen wir mal, wie wir da weiter verfahren. Okay, Weiteres zum Sonstigen. Volker, wolltest du noch was sagen? Ja. In NRW und in Schleswig-Holstein, hier bei mir, sind ja Landtagswahlen. In Schleswig-Holstein sind wir jetzt mit 6 Landtagsabgeordnete im Landtag. Wenn wir jetzt nicht mehr reinkommen, ist der Abzug sozusagen geregelt? Nicht, dass alle die Jacke nehmen und sagen, tschüss, ich gehe jetzt erstmal weg hier. Und kann man die Leute sozusagen, die jetzigen Landtagsabgeordneten, vergattern, dass sie sozusagen eine Art Datensicherung machen? Das ist sowieso schon auf dem Weg bei den machen die eh. Und grundsätzlich kannst du da auch bei den Fraktionen anfragen, Volker. Dieburg. Jo. Ja, ich habe mal eine Frage erstmal. Hallo zusammen. Ich habe mal eine Frage zu der Sache mit der Anne Helm. Die ist ja nicht mal bei uns, aber dass die jetzt mit dem Tode bedroht wird, ist denn da mal irgendwas rausgegangen von den Piraten, von den Bundespiraten? Nein, meines Wissens nach nicht. Wird auch nichts erfolgen? Musst du bei der Bundespresse anfragen. Danke. Bitteschön. Danebot. Danebot. Entstumme dich. Ah, so, ja? Jo! Wegen der Archivierungsgeschichte nochmal, das machen wir in Nordrhein-Westfalen auch. Wir haben damit angefangen. Da wird alles, was wirklich relevant ist für irgendwelche Datenarchäologen und Historiker, archiviert. Und das machen wir zusammen mit dem Landesverband. Der wird das dann kriegen. Okay, danke für die Information. Jo, dankeschön. Okay, noch was zu Sonstiges, sonst würde ich zu den Informationen übergehen. Gut, Informationen. Es gibt nach wie vor eine Koordinatorenkonferenz, die hat auch eine eigene Website, steht im Pad. Und da könnte man doch öfter mal teilnehmen, vor allen Dingen, wenn man sich in Arbeitsgemeinschaften engagieren möchte, lohnt es sich, da reinzuhören. Dann Informationen der Landesverbände, die an Presse und Social Media gehen sollen, bitte mit Ansprechpartner eintragen bzw. schicken an sgpresse@lists.piratenpartei.de. Dann weise ich nochmal darauf hin, save the date, jeweils am 15. eines jeden Monats ist die Marina Mumble, wo man sich dann treffen kann und auch mal ein bisschen Tacheles reden. Das moderiert normalerweise der Thomas Gaul. Und wenn jetzt noch jemand was zu ergänzen hat, bitte ich doch herzlich darum. Okay, keine weiteren Werbeblöcke. Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Wünsche euch dann ein ausgesprochen erfolgreiches Kandidaten-Mumble. Schließe jetzt die Sitzung des Team Polgef um 20 Uhr und 50 Minuten und übergebe dann zur weiteren Moderation an den Jürgen und halte dann auch meine Aufnahme von der Team Polgef-Sitzung an.